bist Unternehmergattin, manchmal Zahnarztfrau, hat außer den Zähnen auf den Körperbau. Sie sieht gut aus, hat die Männer im Griff, sie weiß, wie man dreht, kennt den Kniff. Ist perfekt gebaut, hat den Schlitz im Leid. Sie hat den Pulli dabei, mit Überweisungsbescheid. Die Welt ist ne Bühne und die Männer so geil. Sie ist wie ne Waffe, sie ist amorsfrei. Super Pippi, super Pippi, oh what a Pippi woman. Super Pippi, super Pippi, oh what a Pippi woman. Wenn die Männer sagen, dass nur die Werte zählen, dann weiß sie schnell, dass andere Fragen wählen. Sie weiß, dass alle Kerle gern wüssten, was geht mit dem Hintern, was geht mit den Brüsten. In den Schritt. Keiner will's wissen, doch jeder macht mit. Es wackelt der Hintern, bis alle sappern, alle Kerle wollen an ihr knabbern. Super Pippi, super Pippi, oh what a Pippi woman. Super Pippi, super Pippi, what a pity woman. Mal ist sie ganz Frau, mal das Mädchen, dreht bei den Männern die richtigen Rädchen. Sie ist die Sünde im Engelsgewand, einmal am Arsch heißt zu spät erkannt. Super Pippi, super Pippi, what a pity woman.